Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier auf FSK 93.0 und danach zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, wie in der letzten Woche schon angekündigt, waren wir diese Woche beim Prozess in München. Da wurde ja auch schon einiges medial berichtet, aber wir fangen mal hier am Anfang an. Ja, zunächst am Dienstag gab es erstmal einige Anträge, aber dann wurde der Angeklagte Carsten S., Carsten Schulze, der sollte nochmal Stellung nehmen zu Aussagen, die Tino Brandt über ihn getroffen hat. Das heißt, da wurden ihm ja diese Treffvermerke vom Verfassungsschutz vorgehalten, das heißt nochmal vorgelesen, was also Tino Brandt da ausgesagt hat. Und da ging es vor allen Dingen um eine Banküberweisung, die er getätigt haben soll. Also der Tino Brandt hat dann immer berichtet, dass sie sich auf verschiedenen Partys oder bei verschiedenen Gelegenheiten eben getroffen haben und sich unterhalten haben. Und da war eben auch immer Carsten Schulze dabei. Und dann eben, dass es sowohl um eine Banküberweisung nach Sachsen gegangen ist, als auch um eben Telefongespräche mit den dreien. Und dazu wurde eben Carsten Schulze noch befragt. Er wird jetzt nicht regelmäßig befragt, das war jetzt zum ersten Mal seit langem. Und ja, da hat der Richter den sozusagen nochmal befragt. Ja, da kam leider nicht allzu viel dabei raus. Carsten Schulze ist einer von zwei Angeklagten, die Aussagen, er und Holger Gerlach, treffen also Aussagen. Holger Gerlach hat damals nochmals vorgelesen, Carsten Schulze hat auch so ausgesagt, wurde befragt. André Emminger, Ralf Wohlleben und Bert Schipp sagen ja nichts. Ja, und bei Carsten Schulze war auch schon am Anfang des Prozesses, als er halt 5 Tage ausgesagt hat, war da schon die Krux, dass er eben dann doch nicht alles erzählt, was er wahrscheinlich weiß, sondern sich wie viele andere Zeugen auch auf Erinnerungslücken beruft. Und er sagt das immer sehr, sehr halt ausgestiegen und hat es dann so weggeschoben aktiv. Und ja, so ähnlich war das eben auch jetzt die Befragung und diese Vorhalte von den VS-Berichten. Da konnte er sich gar nicht dran erinnern. Also hat er auch abgestritten, das gemacht zu haben. Hat gesagt, da hätte sich Tino Brandt sozusagen was ausgedacht, weil er hätte nie gewusst, wo die drei sind. Und überhaupt in dieser Banküberweisung, da wäre ja ein Ort drin gewesen. Ort wusste er nie. Und er wäre auch nie in irgendeiner Bank gewesen und hätte das gemacht. Also das hat er ausgeschlossen. Und auch die Telefonate hat er ausgeschlossen. Und auch, dass er sozusagen da viel gewusst hat, das hat er dann doch sehr abgestritten. Das war dann schon sehr auffällig, beziehungsweise hat er halt gesagt, das hätte er nicht gemacht. Er konnte sich lediglich an ein Treffen bei Ralf Wohlleben erinnern. Und na, natürlich wird auch eine mögliche Verurteilung von Carsten Schulze entsprechend dem angepasst, dass er eben aussagt, auch als sogenannter Kronzeuge möglicherweise, dass er eben weniger Haftstrafe bekommt. Aber man muss schon sagen, das reicht dann natürlich eigentlich nicht so ganz. Dem Gericht wird das sicherlich reichen, was er da aussagt, aber ja, aus der Perspektive, was er wissen könnte, als schon sehr zentrale Person, die damals mitgeholfen hat, die drei im, nennen wir es Untergrund oder beim Umzug nach Chemnitz zu begleiten, da sollte eigentlich mehr kommen. Ja, der wurde da also befragt, da kam dann, wie gesagt, nicht viel Neues. Auch dann wurde ein weiterer Verfahrensbeteiligter befragt, nämlich der Oberstaatsanwalt Weingarten, der auch immer sehr viele von den Vernehmungen mit den Verdächtigen oder den Zeugen vorab führt. Und da gab es sozusagen den Verdacht, dass er den Enrico Teile der Waffe, die Waffe mitgeliefert haben soll, dass er den etwas hart angefasst hätte. Und da wurde er eben nochmal zu dieser Vernehmung befragt an dem Tag. Zu beachten war natürlich, dass Enrico Teile schon in einem Nazi-Milieu drin war und möglicherweise auch noch ist und auch in einem kleinkriminellen Milieu vielleicht auch etwas mehr und dass natürlich so jemand wahrscheinlich nicht sofort eingeschüchtert wird, wenn der Vernehmende sogar mal rumbrüllt. Ja, aber das war sozusagen ein Antrag der Verteidigung, dem da entsprochen wurde, dass sozusagen da rauskommen sollte, dass da Aussagen unter Druck getroffen wurden. Das ließ sich aber an dem Tag nicht erhärten. Also dass der Dienstag spannender noch wurde es dann am Mittwoch. Da kam Ralf H. zum Leben des Untergrunds des Trio im Untergrund. Und zwar war er offenbar einer der Helfer damals, aber auch er konnte sich an kaum was angeblich da erinnern. Er kam auch mit einem Zeugenbeistand bei Ralf H. Das kann man dann sozusagen aus dem, was er gefragt wurde, so zusammenreimen. Offenbar hat er dem Trio seinen Ausweis gegeben oder könnte er gegeben haben. Dieser Ausweis wurde im Brandschutt der Frühlingsstraße, also in der letzten Unterkunft des NSU, gefunden und auf seinen Namen wurden damals Bestellungen gemacht, auch bei einem Waffenhandel. Er sei da schon Kunde gewesen und dann wurden da sozusagen die Bestellungen getätigt und er hat dann irgendwann den Kassobrief bekommen und über seinen Ausweis wurde auch eine Wohnung angemietet. Auch da hat er dann Ärger bekommen von der Hausverwaltung, weil nicht gezahlt wurde. Also so stellte sich das dann damals dar. Auf seinen Namen wurden Waffen gekauft oder Waffenzubehör und auf seinen Namen wurde eine Wohnung angemietet. Der Ausweis wurde im Schutt gefunden. So. Und er war auch in der Chemnitzer Nazi-Szene unterwegs. Er hat das Ganze dann so dargestellt, dass er eines Tages von Thomas Starke, der dem Trio ja zentral in Chemnitz auch geholfen hat, bei der Unterbringung wurde er angerufen, ob man sich noch treffen könnte. Dann hätten sie sich getroffen auf dem Marktplatz. Dort wäre Thomas Starke gewesen, zusammen mit zwei Menschen mit Kapuzenpullis, die er nicht gesehen hätte. Und er wurde gefragt, ob er Leute unterbringen kann. Das hätte er verneint, weil er noch bei seinen Eltern gewohnt hätte. Und hätte auch nicht weiter nachgefragt. Dann wurde er später, ein halbes Jahr später, nochmal von Thomas Starke angesprochen. Auch da habe er verneint, aber auf einen anderen Nazi verwiesen. Dann habe er seinen Ausweis verloren im Einkaufszentrum und hat das auch damals der Polizei gemeldet. Und plötzlich seien eben diese Inkassobriefe gekommen. Und auch das hat er der Polizei damals gesagt. Die Hausverwaltung hätte auch gesagt, er hätte diese Wohnung gar nicht angemietet. Also schon damals gab es da, so lässt sich vermuten, eine groß angelegte Cover-up-Story. Ja, und bei der bleibt er eben bis heute, die wird er schon sehr oft der Polizei erzählt haben und dabei bleibt es eben auch heute, obwohl dieser Ausweis dann sozusagen offenbar in seinem näheren Umfeld aufgetaucht ist, wie sich dann 2011 herausgestellt hat. Ja, das würde ihn zwar wundern, aber so sei das nun mal. Er sei auch aus der Szene ausgestiegen, komischerweise wurde ihm dann auch eine SMS vorgehalten, von 2012 oder aus diesen Jahren zu Silvester und da habe ein anderer Nazi ihm geschrieben, ja, mit am Ende heil euch und ein zionsfreies Jahr wurde da gewünscht und das deutet also darauf hin, dass er einfach nicht aus der Nazi-Szene groß ausgestiegen ist und sich dort auch beim Prozess ausgeschwiegen hat. Und das, obwohl man von einem Zeugen wie ihm wirklich viel hätte erfahren können. Es ist nicht überraschend, natürlich, dass er da schweigt und sich auf Erinnerungslücken beruft und auch so die Story so hinstrickt, dass sie einigermaßen zu stimmen scheint. Das kennt man ja auch schon aus dem Prozess, aber natürlich ja, gibt es immer wieder die Hoffnung, dass vielleicht doch mal jemand auspackt, aber der hatte seinen Zeugenbeistand dabei, der da auch sehr ja, schnell eingeschritten ist und der auch sehr flott dabei war, einmal eine Nazi-Abkürzung zu benutzen. Da ging es um die Nationalen Sozialisten Chemnitz, eine Organisation, die erst vor kurzem verboten wurde, in deren Umfeld auch seit kurzem klar ist, dass dort diese NSU-NSDAP-CD aufgetaucht ist. Und da sprach der Zeugenbeistand prompt von NSC, dieser so eine Abkürzung. Und wenn einem das so leicht über die Lippen kommt, dann lässt es sich zumindest vermuten, dass das, ja, dass man das zumindest kennt. Der Tag war also sehr lang, auch weil die Fragen der Nebenklage sehr oft von der Verteidigung unterbrochen wurden, die dann immer wieder Dinge beanstandet haben. Beispielsweise die Fragen nach dem Namen der Opfer, ob der Zeuge die kennt. Das wurde alles immer unterbunden von, oder wurde probiert zu unterbinden von der Verteidigung. Das hat deswegen ewig gedauert, weil der Zeuge häufiger rausgeschickt wurde. Dann wurde darüber beschieden, dann durfte doch weitergefragt werden. Ein langer und dann letztlich doch auch frustrierender Tag. Weil man sich zwar denken kann, wie das damals abgelaufen sein könnte, aber vom Zeugen eben dann doch nicht viel kommt. Ja, der Donnerstag wirkte erstmal von der Zeugenladung nicht so spannend. Als erstes war Frau Dr. Erhardt vom BKA da. Die hat ein Schriftgutachten vorgestellt. Und zwar hat sie verglichen den NSU-Brief, der ja damals aus dem Untergrund raus an mehrere Nazi-Organisationen geschickt wurde, zusammen mit Geld. Diesen NSU-Brief hat sie mit Anträgen von Schäpe verglichen und mit einem Privatbrief an Robin Schmiemann, der ja, Brieffreund von Schäpe, den wir auch schon mehrfach hier erwähnt haben. Sie hat also diese 28 Anträge, die Tschepe im Gefängnis gestellt hat, und diesen Brief mit dem NSU-Brief verglichen, um dann sozusagen zu sagen, ist es die gleiche Autorinschaft? Und bei diesem Vergleich kam dann aber letztlich raus, dass die Autorenidentität weder ausgeschlossen noch festgestellt werden kann, also dass nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob Tschepe diesen Brief eben geschrieben hat, den NSU-Brief. Der NSU-Brief ist eben nur sehr kurz und er ist auch in Großbuchstaben größtenteils geschrieben und mit Computer, während ihre anderen Briefe ja mit handschriftlich geschrieben sind. Deswegen lässt sich sowas wie Leerzeichenfehler auch gar nicht vergleichen. Beispielsweise um solche Dinge ging es da. Ja, und danach war ein Beamter, der Tschepe 2006 vernommen hat, geladen. Und ja, diese Vernehmungen wurden ja schon häufiger eingeführt. Da waren schon häufiger Beamte da, die über diese Vernehmung dann berichtet haben. Allerdings hat sich diesmal die Verteidigung sehr quer gestellt. Da ging es zum einen darum, dass der Zeuge eben nur erzählen sollte, was er erinnert. Er hat sich aber nicht so viel erinnert. Dann werden ihm eigentlich Vorhalte gemacht, das heißt aus diesem Vernehmungsprotokoll vorgelesen, und dann müsste er sagen, ob er sich eben daran erinnert oder nicht. Aber die Verteidigung hat dann immer wieder interveniert, insbesondere natürlich die Verteidigung Tschepo und Wohleben, die sind ja sowieso immer die aktivsten da. Und letztlich ist es so weit gekommen, dass ja, der Richter eigentlich Vorhalte machen wollte, die Verteidigung unterbricht dramatisch, sagt, wir brauchen 2 Stunden Pause, ein unaufschiebbarer ja, Antrag soll geschrieben werden, und da war eigentlich schon relativ klar, dass es wahrscheinlich um einen Befangenheitsantrag sich dreht, und genauso war es auch. Nach den 2,5 Stunden wurde von der Verteidigung Tschepe und der Verteidigung Wohlleben ja, wurde gesagt, dass die Mandanten Angst haben, sozusagen, dass der Richter befangen ist, ein Befangenheitsantrag, der jetzt auch geprüft werden muss, der aber darauf berief, dass der Richter gesagt hat, das würde ihn schon interessieren, was der Zeuge zu sagen hat, und sich eben auch darauf bezieht, dass diese Vorhalte gestellt werden sollen. Es ist für juristische LaienInnen dann nur noch sehr schwer nachzuvollziehen, an welchem Punkt das Befangenheit sein soll und nicht einfach nur vielleicht ein juristischer Fehler. Aber über so einen Antrag muss dann eben entschieden werden, und deswegen wurde der Prozesstag auch beendet. Der Richter hätte auch weitermachen können, hat er sich aber dagegen entschieden, und daher werden wir also nächste Woche sehen, was aus diesem Befangenheitsantrag wird. Allerdings ist zu sagen, dass schon mehrere Befangenheitsanträge ja gestellt wurden gegen den Richter und auch gegen den gesamten Senat, und dass von denen bisher keiner durchgekommen ist. Also das ist eher damit zu rechnen, dass nächste Woche der Prozess ganz normal weitergeht. Ja, und wenn der Prozess nächste Woche ganz normal weitergeht, kommen auch spannende Zeugen. Einmal nochmal ein Nazi aus dem sehr nahen Umfeld, Michael Probst, und dann aber Carsten Schepanski, der V-Mann Piatto, der da aussagen soll. Da gab es ja neulich auch schon Diskussionen darum, inwieweit der aussagt oder ob das vom Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg irgendwie verhindert wird. Aber der kommt jetzt, wird aussagen. Mal schauen, was für eine Aussagegenehmigung er hat und wiefern er überhaupt aussagt. Aber er hat wohl damals seinem Landesamt gesagt, dass die drei sich Waffen besorgen wollen. Oder er war auch in diesem Waffengeschäft vielleicht sogar mit beteiligt. Also das auch nochmal sehr spannend nächste Woche, so kurz jetzt vor der Weihnachtspause. Noch ein bisschen hin. Bis zum 18. Dezember läuft der Prozess noch, dann geht es am 12. Januar weiter, aber das nochmal zwei sehr spannende Zeugen. Ja, das erstmal soweit zu der Prozesswoche. Da werden wir natürlich dann nächste Woche entsprechend nochmal drauf gucken, was nun mit Michael Probst und Carsten Schepanski war. Wir dokumentieren jetzt einen Beitrag von Radio Blau aus Leipzig über die Pegida, die Demonstration in Dresden von besorgten RassistInnen gegen Islamismus. Das besorgt natürlich ironisch gemeint, wo wöchentlich mehrere tausend Menschen zusammenkommen und das ein sehr besorgniserregende Entwicklung ist. Und dazu hat Radio Blau einen Beitrag gemacht, den wir jetzt hören.